Entonces tenemos dos ejemplos, uno que se dio con la empresa Vivex y un ejemplo que se dio con la empresa Cadre, ya teniendo un marco jurídico regulatorio. Das heißt, in den zwei Beispielen, die wir gesehen haben hier von der Vivex und von der Calderis Fabrik, können wir sozusagen sehen, einen, wo es diesen den legalen Begleitungsprozess noch nicht gab und in dem Fall, wo es in sozusagen die Gesetzeslage schon dafür da war. Y los dos destinados a salvaguardar, a respetar a sus trabajadores y hacer un proceso social más allá de los trabajadores con las comunidades. Und sozusagen, aber in beiden Fällen, wo die letztendliche wo eine Politik gemacht wurde, die eine soziale Politik für die Arbeiterschaft und aber auch für die umliegenden Gemeinden. Y paralelamente a eso, el estudio y la capacitación por parte de nuestros trabajadores. Trabajadores que zum anderen aber auch sozusagen das Studium, die Weiterbildung der Arbeiter ermöglicht wird. Trabajadores que tienen 20 años de servicio, 20 años de experiencia trabajando en la entidad de trabajo y no tenían estudios cursados, bueno, a través de la Universidad Bolivariana de Trabajadores los estamos certificando y les estamos dando licencias para que trabajen ya como profesionales en la industria refractaria. Und wo es ja, gibt ja zum Beispiel Fälle, dass Arbeiterinnen 20 Jahre lang im Betrieb beschäftigt sind, zum Teil in sehr spezialisierten Bereichen, aber nie einen formellen Abschluss gemacht haben und den können sie sozusagen nachholen an den Arbeiteruniversitäten, genau, können sich dort weiterbilden, können dann. Y bueno, también este, que permita lo que es una jubilación, una pensión, cuando ya finalice su ciclo de trabajo, pues que les permita estar acorde con todo el trabajo que se realizó a lo largo de su vida. Und wo genauso sozusagen eine angemessene Rente eingerichtet werden kann, die sozusagen das widerspiegelt, was sie in ihrem Leben in dieser Arbeit und diesen Bedingungen geleistet haben. Ahora bien, todo esto se da porque existe una política del Ejecutivo Nacional en la defensa de los trabajadores. Und natürlich muss man sagen, dass das alles existiert, weil es ja auch eine Regierungspolitik gibt zur Verteidigung der Arbeiterrechte. Porque la clase trabajadora en Venezuela está consciente de que existe una lucha de clase entre el patrono und weil el capital y los trabajadores. Und weil die Arbeiterklasse in Venezuela bewusst ist, dass es einen Klassenkampf gibt zwischen den Kapitalisten und der Arbeiterschaft. Y porque el ejecutivo nos da armas para que estemos en igualdad de condiciones a la hora de sentarnos a discutir. Und wo die Regierung uns auch sozusagen die nötigen Waffen, also ja, im übertragenen Sinne bereitstellt, um uns wehren zu können. Con los distintos empresarios de las distintas fábricas a nivel nacional. Genau, mit den sozusagen gegenüber den verschiedensten Unternehmern. Genau. Sí. Ahora vamos a ver la parte jurídica de cómo se puede dar ese proceso en Venezuela. Und wir werden den rechtlichen Rahmen mal betrachten, in dem sich sozusagen dieser Prozess abspielt. Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se creó en el año 1999 gracias a un referendo que llamó el presidente Hugo Chávez. Und zum einen natürlich auf die Verfassung von 99, eine Verfassung, die durch ein Referendum, also sozusagen die demokratisch instand gesetzt wurde, durch ein Referendum, was Hugo Chávez ausgerufen hat. Es la primera discusión en Venezuela que se da tras un largo proceso de discusión por parte del pueblo a través de sus constituyentes. Und das ist sozusagen das erste Mal, dass wir eine demokratische Verfassung haben, also die sozusagen durch ein Referendum bestätigt oder in Kraft gesetzt wird, was sich ergeben hat aus vorigen Diskussionen, die im venezolanischen Volk stattgefunden haben, in der verfassungsgebenden Versammlung oder Bewegung auch. Por cierto, muchos que atacaron la Constitución a la hora de su conformación ahora salen en defensa abierta con todos estos procesos sociales que se están dando. Das heißt, auch viele, die damals die Verabschiedung einer neuen Verfassung bekämpft haben, verteidigen sie heutzutage durch soziale Errungenschaften, die dort auch gemacht wurden. Y hoy podemos decir muy claramente que todos los venezolanos están muy orgullosos de la Constitución de la República, una de las constituciones más avanzadas que hay en el mundo. Und heute können wir sagen, dass das venezolanische Volk sehr stolz ist auf seine neue eigene Verfassung, eine der fortschrittlichsten Verfassungen in der Welt. que proteja al pueblo, que proteja a los trabajadores, que proteja a las mujeres, que proteja a nuestros menores. Die sozusagen das Volk schützt, die Arbeiter schützt, die Frauen schützt, viele Rechte einräumt und den Kindern, den Jugendlichen. Y protege el trabajo como un proceso social. Und die sozusagen die Arbeit als einen sozialen Prozess schützt. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y desarrollo de la persona. Léelo para que lo traduzca. Okay. Also der Staat hat hat als eine essentielle Aufgabe oder Ziel die Verteidigung und die Entwicklung der Person, der Respekt seiner Würde, der Würde der Person, die demokratische Ausübung des Volkswillens und den Aufbau einer gerechten Gesellschaft und einer Gesellschaft des Friedens, die Förderung des Wohlstands und der Entwicklung des Volkes und die Garantie, wie sagt man, die Garantie und die Garantie, dass sozusagen die Verfassung in ihren Prinzipien, Rechten und Aufgaben anerkannt und durchgeführt wird. Die Bildung und die Arbeit sind die fundamentalen Prozesse, um diese Ziele zu erreichen. Es decir, que la Constitución no solo ve al trabajador como un instrumento para que genere riqueza, sino va más allá. Das heißt, in der Verfassung wird die Arbeit nicht nur gesehen, dass man damit Reichtum erzeugt. Lo ve como un proceso social en el que protege a su familia, su núcleo familiar y protege su integridad. Das heißt, es wird als ein sozialer Prozess angesehen, in dem die Umwelt, die Umgebung und die Kernfamilie oder Familie sozusagen geschützt wird, gefördert wird. Protege la, el derecho a que el trabajador se eduque y progrese. Die das Recht des Arbeiters und der Arbeiterin schützt, sich fortzubilden. Igualmente los tratados internacionales que ha firmado la República con organizaciones como la OIT. Sind diese Festlegungen auch enthalten in den Abkommen, die mit der OIT, mit dem internationalen, was ist das genau? Das ist die OIT, ist como una organización internacional de, sí, del trabajo. Also internationale Arbeiterorganisation, ich weiß nicht, was die genaue Entsprechung ist in Deutschland. Y la ley del trabajo que fue finalmente promulgada en julio del 2012. Und zum anderen sozusagen stützt sich das alles natürlich auf das 2012 verabschiedete Arbeitsgesetz. En la cual hay un salto importante en el derecho de los trabajadores y las trabajadoras en Venezuela. Wo es einen großen Sprung gibt in der Zusprechung von Rechten der für die Arbeiter. Zuspruch von den Rechten, donde se deja claro una justa distribución de la riqueza, wo die gerechte Verteilung des Reichtums festgelegt ist, donde se protege al núcleo familiar del trabajador, wo der Schutz der sozusagen des Familienzusammenhangs drinsteht, ja. Donde se le da protección al salario y las prestaciones sociales del trabajador, wo die Sicherung von Löhnen und Sozialabgaben enthalten ist. Donde se establece condiciones dignas para que el trabajador ejerza su trabajo, wo würdige Arbeitsbedingungen eingefordert werden, von der donde se da una formación colectiva, integral, continua y permanente de el trabajador, wo eine kollektive, integrale, kontinuierliche, permanente Bildung der Arbeiterschaft festgelegt sind. Y otra serie de beneficios que por el tiempo no vamos a entrar en detalle. Und viele andere Vorteile, die wir jetzt im Detail nicht klären werden können. Es por eso que en el recorrido que hemos hecho en Alemania, das ist auch deswegen, weil wir auch im Rundgang hier durch Deutschland, in der Fahrt durch Deutschland, desde nuestra posición muy humildemente le hemos dicho a todos los trabajadores que esfuercen para que exista un marco y una estructura jurídica que les permita avanzar. Wo wir sehr bescheiden versuchen eigentlich mit allen Arbeitern und Arbeitern, mit denen wir uns hier getroffen haben, zu reden und sie davon zu überzeugen, dass man einen rechtlichen Rahmen braucht, der einen stützt. Que vayan y difundan lo que está ocurriendo en las empresas básicas con su núcleo familiar, con su esposa, con sus hijos, para que las comunidades entiendan qué es lo que está pasando en la empresa. und wo sie wo, dass die Arbeiterschaft rausgehen sollte in die in sozusagen um die umliegenden Gemeinden mit der Familie sprechen sollte, mit allen sprechen sollte, die nicht direkt in der Fabrik tätig sind. Para que cada uno entienda de que existe una lucha de clase y hay que estar preparado, porque simplemente para los capitalistas somos estadística. Damit nämlich auch jeder begreift, dass wir uns in einem Klassenkampf befinden und dass wir für die Kapitalisten eigentlich nur Nummern in der Statistik sind. No solamente ahí, este es el marco jurídico que permite que David explique eso y que a mi persona explique lo que ocurrió en Cáceres. Este es el marco jurídico que permite eso. Also das ist sozusagen der rechtliche Rahmen, der eigentlich erklären kann, was im Fall von VIEX, in dem Fall von Davids Fabrik und im Fall von meiner Fabrik passiert ist. Pero no solo ahí se ha quedado la clase trabajadora en Venezuela, sino que ha ido más allá. Aber die Arbeiterklasse Venezuelas ist hier nicht stehen geblieben. Se ha conformado hacia formación de complejos industriales que no existen en la estructura del Estado venezolano. Sie hat sozusagen die Neuformierung von wirtschaftlichen Zusammenhängen ausgerufen oder plant sie. Se han establecido reuniones entre empresas como la de Yasmín, que ya es propiedad del Estado. Se han dado discusiones como empresa del sector privado y se están dando las discusiones con nosotros, que hemos sido los que acabamos de ocupar las empresas. Und es fanden sozusagen Diskussionen statt mit Betrieben, für die wir liefern, also im Fall von Yasmín, der Aluminiumbetrieb, private Industrien, die es in Venezuela ja immer noch gibt, und sozusagen unsere Fabriken. Hacia un proceso de integración para formar el complejo refractario siderúrgico como una propuesta que ha nacido natural de la clase trabajadora. Und es haben Versammlungen stattgefunden, um einen den ganzen Produktions Zusammenhang zu schaffen, wo feuerfeste Materialien hergestellt werden. Das heißt, verschiedene Betriebe, die das gleiche produzieren wie in seinem Fall, haben sich Arbeiter gegenseitig besucht und haben sozusagen den Vorschlag an die Regierung gemacht, dass man einen solchen Komplex aufbaut. Donde tenemos una industria siderúrgica y todo el proceso de fabricación, todo el proceso de compra de materias primas que hacen que la industria siderúrgica se mueva, todos nos nucleamos y nos estamos manteniendo en reunión constante que permita estar al tanto de lo que pasa y impida los saboteos a la industria. Und wo zum Beispiel wie in der Stahlproduktion alle Zulieferer, ja, also alle Produzenten der Rohstoffe, die sie dort benötigen, quasi mit in die Diskussion eingebunden werden und wo man dadurch die Sabotage verhindern kann. Es un proceso que no es perfecto. Das ist sozusagen noch kein perfekter Prozess. Es un proceso que podrá tener errores. Und das ist natürlich auch ein Prozess, der Fehler enthält. Pero es un proceso que ha protegido al trabajador y su familia y es un proceso que ha nucleado los trabajadores con las comunidades. Muchas gracias. Aber es ist ein Prozess, der den Arbeiter und die Familie des Arbeiters schützt und die Umgebung schützt. Ja, vielen Dank.